dieser Folge erzähle ich dir meine Geschichte, das Gratis-Arbeiten. Damit verbunden, was es mich kostete und wie ich fast meine ganzen Daten verloren habe. Einzig mit dem Grund, damit du es besser machen kannst. Der gute Geist deines Unternehmens. Willkommen zum Podcast. Du erfährst hier kostenlos, warum ein guter Geist für ein außergewöhnlich erfolgreiches Unternehmen unabdingbar ist. Also für alle, die den normalen Weg verlassen möchten und einen optimalen Weg einschlagen wollen. Machen Sie mir mal ein Angebot inklusive detailliertem Konzepten. So oder ähnlich hört man häufig Anfragen. Stimmt's? Das mit dem Angebot ist ja soweit toll, doch die Sache mit dem detaillierten Konzept geht gar nicht. Eigentlich. Denn wenn du mehrere Tage Aufwand hast und eben nicht jedes Angebot zum Auftrag verwandeln kannst, ist dein Aufwand zu groß. Es rechnet sich nicht. Und wenn du diese Verluststunden oder gar Tage beim nächsten Auftrag einkalkulierst, ist das diesem Kunden gegenüber unfair. Wann und wie lange solltest du also gratis arbeiten? Natürlich, je weniger, desto besser. Aber vor allem brauchst du einen Plan oder ein System, das dir und deinem Team Vorgaben gibt. Für unsere Kunden erarbeiten wir dazu ein Unternehmenshandbuch, in dem solche Regeln festgehalten werden. Dies könnte sein, dass beispielsweise nicht länger als 3 Stunden für ein Erstangebot aufgeopfert werden soll. Solch ein Rahmen hilft dir zu entscheiden, wann und wie lange, sowie was überhaupt du kostenlos machen darfst. Dies hat den weiteren Vorteil, dass die potenziellen Kunden nicht gleich die ganze Hand nehmen, nachdem man ihnen nur einen kleinen Finger hingehalten hat. Am Beispiel meiner eigenen Geschichte will ich dir aufzeigen, wie es enden kann, wenn du über einen Zeitraum von fast 3 Jahren gratis arbeitest. 3 Jahre hört sich jetzt sehr lange an. Ist es auch. Doch wenn du mittendrin steckst, vergeht die Zeit wie im Fluge. Und je mehr du investierst, desto mehr Mut braucht es auszusteigen, weil du ja schon so viel investiert hast. Also, bei mir fing es folgendermaßen an. Eine unserer Partnerfirmen, Software, aus Rumänien und Ungarn wollte in der Schweiz Fuß fassen. Wir hatten einige Jahre erfolgreich zusammengearbeitet. Diesen Erfolg wollten wir nun in der Schweiz und in anderen Ländern multiplizieren. Das Management aus Rumänien und Ungarn lud mich nach Budapest ein, also ich zahlte. Wir diskutierten das mögliche Vorgehen und stellten einen groben Fahrplan auf. Mein Job hierbei war es, ein Headquarter in der Schweiz zu eröffnen. Ich erklärte die Herren darüber auf, wie das in der Schweiz geht, mit allen möglichen Gesetzeswidrigkeiten etc. Nach 2 oder 3 weiteren Treffen in der Schweiz wollten wir die erste Firma gründen, mit Hauptsitz der Gesellschaft in der Schweiz. Das Produkt war eine Webplattform für alle möglichen Softwarebelange eines Unternehmens. Ich hatte einen Demo-Account für meine Firma zur Verfügung. Dieser Account wurde auch immer wieder für Verkaufsvorführungen genutzt. Hierbei hatte ich keine finanziellen Aufwendungen, kümmerte mich aber komplett um die Firmengründung. Spätestens jetzt hätte ich klare Stellung beziehen sollen und einen Pflock eingeschlagen. Ich hätte einen Auftrag erhalten sollen, welcher entweder sofort verrechnet werden würde oder die Stunden hätten schriftlich festgehalten werden müssen, um das Honorar hierzu später einziehen zu können. Nun, ich war motiviert und mochte den Job ja gerne. Zudem war für mich irgendwie klar, dass ich für diese Arbeiten später eine Firmenbeteiligung erhalten würde. Auch diese Annahme war, gelinde ausgedrückt, etwas naiv. Ich gehe nun nicht weiter in die Details. Denn es ging so weiter mit Wohnungssuche, Abschluss von Mietverträgen, der Eröffnung von Konten, Terminen mit Anwälten und Notaren vereinbaren, Personal rekrutieren etc. Irgendwann war es dann zu viel für mich und ich forderte mindestens 50% der neu gegründeten Firma, also Euro 50.000 Aktienkapital für geleistete Stunden ein. Da brach leider eine hitzige Diskussion aus, die im Streit endete. Die Kooperation war beendet. Fast 3 Jahre waren vergangen. Ich hatte sehr viel Aufwand, doch leider nichts in der Hand. Im Gegenteil, eines Nachts wurde der Server blockiert und unsere Daten waren verschwunden. Natürlich hatten wir eine Sicherungskopie erstellt, die aber nicht topaktuell war. Meine Lehren aus dem Fall in wenigen Punkten zusammengefasst lauten: So schnell wie möglich eine schriftliche Erklärung erstellen, in der die Verantwortlichkeiten und die Aufwände geregelt werden. Einen Projektplan mit Meilensteinen, das heißt Einzelzielen, und einen Zeitrahmen erstellen. Kultur definieren, klare Ansprachen machen, Erwartungen aussprechen und schriftlich festhalten. Klingt völlig normal, ich weiß. Und dennoch wird es nicht explizit gemacht. Man nimmt einfach an, dass die anderen es auch so sehen. Einer der Hauptgründe, warum wir immer wieder zu viel gratis arbeiten, ist mangelndes Selbstvertrauen. Gerade bei den Verkäufern unserer Kunden stelle ich fest, dass diese sich nicht trauen, den potenziellen Kunden Nein zu sagen und deren Wünsche bis zum Geht nicht mehr erfüllen wollen, weil sie auf den großen Deal hoffen und dabei ihr Licht unter den Scheffel stellen. Oder noch schlimmer, sie halten sich oder das Unternehmen für nicht wertvoll genug und lassen sich mangels Selbstvertrauen vom Kunden in die Pfanne hauen. Die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt. So wird nicht nur ein Angebot erstellt, sondern es werden auch dem Kunden noch gleich kostenlose Lösungen und Ideen mit vielen Details offenbart. Und wenn der Auftrag dann nicht kommt, ist die Enttäuschung umso größer. Einmal ganz abgesehen vom finanziellen Schaden für das Unternehmen. Heute erstellen wir zwar kostenlose Angebote, verzichten aber weitgehend auf Lösungs- und Ideenvorschläge, die der Kunde oder unsere Mitbewerber alleine umsetzen können. Stattdessen untermauern wir unsere Angebote mit Kundenaussagen und Beispielen aus der Praxis. Jedoch arbeiten wir in folgenden 2 Varianten noch immer kostenlos. Wobei bei genauerer Betrachtung es gar nicht kostenlos ist. Die 1. Variante ist ein Tauschangebot. Dies machen wir nur in Ausnahmesituationen. Voraussetzung hierfür ist, dass unser Kunde ein für uns interessantes Produkt hat, das zudem einen echten Nutzen schafft und unser Partner finanziell wirklich nicht in der Lage ist, unsere Dienstleistung zu bezahlen. Im anderen Fall übernehmen wir immer wieder gerne kleinere Arbeiten kostenlos für Kunden, weil wir dafür eine echte Gegenleistung erhalten. Kundenempfehlungen, PR-Arbeiten etc. Für alle anderen Fälle halten wir uns immer wieder folgende Richtlinien vor Augen. Grundsätzlich gibt es bei uns nichts kostenlos. Angebote werden nur grob skizziert, zeigen vor allem den Nutzen auf und sind mit bestehenden Kundenaussagen belegt. Wir trauen uns, Nein zu sagen und sind uns hierbei bewusst, dass wir dabei kurzfristig Kunden verlieren, wissen aber auch, dass wir dadurch unsere eigene Marke im Markt stärken. Wenn wir gratis arbeiten, muss es ein entsprechendes Tauschangebot geben, das unser Unternehmen weiterbringt. Solche Tauschangebote machen wir mit maximal 20% unserer Kunden. Kleinere Geschenke machen wir immer wieder gerne. Dies sollte dann aber auf Gegenseitigkeit beruhen. Dieser Anteil ist sehr niedrig. Du hörtest einen kostenlosen Podcast aus dem Buch «Der gute Geist deines Unternehmens». Hat es dich inspiriert, deinen guten Geist deines Unternehmens zu aktivieren? Willst du dein Unternehmen von normal zu optimal entwickeln? In meinem Buch, welches auch als Hörbuch erhältlich ist, findest du 52 erfrischende und sofort umsetzbare Kapitel für dein Unternehmen. Und das Beste? Aktiviere nun die aus dem Podcast gewonnenen Impulse direkt in dein Unternehmen dank kostenlosen Checklisten und Arbeitsblättern unter www.brunoarecker.com.